Für das Erlernen des Bansuri-Spiels gibt es keine einheitlichen Regeln. Je nach Länge der Flöte werden verschiedene Techniken angewandt. Die Flöte wird nur von dem Daumen der linken und rechten Hand aus balanciert. Zum Anblasen liegt die Bansuri am Kinn auf. Das Halten der Flöte darf den freien Lauf der Finger, mit denen die Grifflöcher halb oder ganz geschlossen werden, nicht behindern. Jeweils drei Finger der rechten und linken Hand schließen in Reihe die sechs Grifflöcher. Mit Panadal Ghosh, wie eben gehört, hat sich eine prominente Variante von Grifftechnik etabliert. Ghosh verwendete die Fingerkuppen, um die Löcher zu schließen. Dagegen verwendet Hariprasad Chaurasia, der wohl weltweit bekannteste Bansuri-Spieler, eine andere Technik. Hariprasad Chaurasia schließt die Grifflöcher mit dem zweiten, dem mittleren Fingerglied und nicht mit den Fingerkuppen. Ausgenommen das dritte Griffloch jeder Hand. Ghoshs Technik scheint die etwas präzisere Form zu sein, während die von Hariprasad Chaurasia mehr der natürlichen Hand- und Fingerform entspricht, besonders bei langen Fingern. Als Schüler muss man sich für die ein oder andere Form der Spieltechnik zu Beginn der Ausbildung auf der Bansuri entscheiden. Ein Umlernen ist später nur schwer möglich. Wenn auch nicht optisch, so erleben wir nun akustisch die besondere Spieltechnik von Hariprasad Chaurasia, dem wohl größten Bansuri-Spieler unserer Zeit. Warum Hariprasad weltweit die Herzen der Menschen erreicht, ist vielleicht begründet in seiner Hingabe an die Musik, an jede einzelne Note, die er spielt. Eine seiner Weisheiten lautet: Spielst du die Bansuri, denke nicht daran, dass du ein Instrument spielst. Stelle dir vor, dass du singst. Wir haben Hariprasad Chaurasia diverse Male in unseren Sendungen präsentiert. Auch eine ganze Sendestunde würde diesem Ausnahmemusiker nicht gerecht werden. Aus der CD Live Inside Khajuraho hören wir Hariprasad Chaurasia mit dem Raga Malaya Maruttam. Für einen solchen Ausnahmekünstler ist es nicht ungewöhnlich, dass er als Vertreter der nordindischen Klassik sich die Interpretation eines südindischen Ragas vornimmt. Malaya Maruttam ist ein Morgenraga, ein hexatonischer Ragam, ein Sechstonraga. Malaya Maruttam ist besonders beliebt für Kompositionen von Filmmusik. Thank you. Kunst des Flötenbaus folgt in der westlichen Musik weitestgehend dem Prinzip, wie es von Theobald Böhm im Jahre 1847 eingeführt wurde. Der Vorteil einer Böhmflöte ist ihr stabiler Klang. Das Konzept der Bansuri folgt dagegen einem organischen Klangbild, in dem sich Noten fließend miteinander verbinden lassen. Diese Means sind vergleichbar dem Glissando. Die Flöten nach westlicher Bauart werden entsprechend ihre Tonlagen als Sopranino, Sopran, Alt, Tenor, Bass oder Großbassflöten bezeichnet. Dieses Konzept ist in der indischen Klassik und den hier vorherrschenden Ragaskalen wenig hilfreich. Der Grundton Sa kann je nach Ragaskala variieren. Das heißt, die erste Stufe Sa muss nicht wie das C festliegend behandelt werden, sondern kann als erste Stufe zum Beispiel auf die verminderte dritte Stufe wandern. Dennoch bleibt Sa auch als S immer die erste Stufe für die jeweilige Ragaskala. Entsprechend werden die Bambusflöten von dem Instrumentenbauer gestimmt. Beispielsweise gibt es die Sechsloch-Bansuri, bei der das C mit drei geschlossenen Löchern gespielt wird, in der Länge von 19 Zoll. Soll der Grundton D mit drei geschlossenen Löchern gespielt werden, entsteht eine 17-Zoll-Flöte. Je höher der Grundton einer Ragaskala liegt, umso kürzer wird die Flöte in ihrer Gesamtlänge. Umgekehrt, je tiefer der Grundton, umso länger. Eine Sechsloch-Bansuri mit dem E unterhalb des mittleren C benötigt eine Länge von 30 Zoll und so weiter. In der Entwicklung der Bansuri scheint sich Neues anzubahnen. Eine Querflöte westlicher Bauart trägt auf dem Kopfstück eine gewölbte Mundlochplatte mit dem Anblasloch. Dieses Bauteil übernimmt der Flötenbauer Anubot, in Bambus gefertigt. Anubot ist in Washington DC angesiedelt. Er nennt seine Kreation Neo-Bansuri. Der Grundton Sa liegt auf dem G. Anubot verspricht mit seiner Bauweise einen kräftigeren Ton, einen stabileren Sound in den tieferen Lagen, kein Zischen und eine reichere Obertonlage. Ein Klangbeispiel liegt uns aktuell nicht vor. Wir dürfen gespannt sein, ob einer der großen Meister sich auf der Neo-Bansuri versuchen wird. Sicher ist, dass Vijay Raghav Rao einer der einflussreichsten Flötisten Indiens weit über die Landesgrenzen hinaus ist. Vijay Raghav Rao wurde 1925 im südindischen Chennai geboren. Er lebt in den USA und pendelt zwischen Hyderabad und Mumbai. Vijay Raghav Rao gelang es, alle Altersklassen anzusprechen, alt wie jung. Dieser Musiker bewegt sich trittsicher von der indischen Klassik über moderne, orchestrale Musik, Filmkomposition bis zu Ballettensembles. Nicht genug, Vijay Raghav Rao veröffentlichte auch erfolgreich Gedichte und Kurzgeschichten in Englisch und der südindischen Sprache Telugu. Vijay Raghav Rao beschließt unsere Sendung zur indischen Bambusflöte mit dem Spätabendrager Chandni Kedar. Thank you.